Wir wissen nicht den Tag noch die Stunde, in welcher unser Herr kommen wird. Nur der kann ihn freudig erwarten, der sein Leben an Jesus verliert. Versäume keine Zeit mehr, die Zeit fliegt schnell dahin. Sag, wem gehört sein Leben, was hat's für einen Sinn? Wir wissen nicht den Tag noch die Stunde, in welcher unser Herr kommen wird. Nur der kann ihn freudig erwarten, der sein Leben an Jesus verliert. Drum handelt, bis ich komme, so hat der Herr gesagt. So schallt es durch die Zeiten, und heute sind wir gefragt. Wir wissen nicht den Tag noch die Stunde, in welcher unser Herr kommen wird. Nur der kann ihn freudig erwarten, der sein Leben an Jesus verliert. Er hat für jeden Arbeit, wir müssen sie nur sehen. Auf seine Weisung achten und im Gehorsam gehen. Wir wissen nicht den Tag noch die Stunde, in welcher unser Herr kommen wird. Nur der kann ihn freudig erwarten, der sein Leben an Jesus verliert. So gib ihm heut dein Leben, verliere keine Zeit. Steh ganz ihm zur Verfügung, uns geht es auch durch Leid. Wir wissen nicht den Tag noch die Stunde, in welcher unser Herr kommen wird. Nur der kann ihn freudig erwarten, der sein Leben an Jesus verliert.